The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Ja, herzlich willkommen zum Face of Death Podcast. Das hier ist die Nullnummer und ich begrüße ganz herzlich am anderen Ende der Leitung den Hatti. Hallo Klaus, grüß dich, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, wie immer, gell? Ja. So, ja, haben wir uns was vorgenommen, gell? Was haben wir uns denn vorgenommen? Ja, wir möchten ein bisschen über mysteriöse Kriminalfälle sprechen. Also man muss ja dazu sagen, es gibt den einen oder anderen Podcast, der mysteriöse Kriminalfälle schon mal durchleuchtet hat und auch mal darüber berichtet hat, aber also nicht dauerhaft. Und ich fand das eigentlich total interessant und habe dich halt einfach mal gefragt, hättest du Interesse, so einen dauerhaften Podcast zu machen, wo man wirklich über mysteriöse Kriminalfälle berichten kann? Ich meine, jeder hat schon irgendwelche Sachen gesehen, sowas wie Sieben oder The Cell. Ich weiß jetzt nicht, ob du die gesehen hast. Das sind schon ziemlich kranke Kriminalfälle, aber sowas gibt's ja auch in der Realität. Und da haben wir uns doch mal einfach überlegt, man könnte ja mal den ein oder anderen interessanten Fall auch verpodcasten, den es als Podcast-Folge noch nicht gegeben hat, weil beim Suchen im Internet habe ich zumindest nichts Ähnliches gefunden. Ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist. Nee, ging mir so ähnlich. Ich habe dann, nachdem du die Idee aufgebracht hast, mal in meiner großen Podcast-Datenbank geschaut. Und ja, okay, klar, es gibt die üblichen Verdächtigen, die hier und da sowas mal schon in der Folge verhackstückt haben, aber jetzt nur auf Kriminalfälle und ich denke mal, wir werden uns ja überwiegend mit Mordfällen beschäftigen an der Stelle, habe ich so auch nichts gefunden. Ja, man muss auch dazu sagen, also wir werden wirklich auch nur mit den Informationen arbeiten, die wir im Netz finden, verstärkt natürlich Wikipedia, YouTube-Videos, Blogbeiträge. Wir möchten keine Verschwörungstheorien aufstellen oder durchleuchten, das können andere besser als wir. Mit Sicherheit wird es die eine oder andere Theorie zu einem Mordfall geben, also wenn irgendwelche Ermittlungen am Laufen sind bei einem Mordfall, sage ich jetzt mal, dann gibt es ja immer mal wieder Theorien, aber es gibt natürlich auch zu diversen Fällen mit Sicherheit auch Verschwörungstheorien, aber die wollen wir nicht behandeln und da gucken wir auch schon mal im Vorfeld, dass wir halt jetzt nicht irgendwie Fälle aufgreifen, wo es Verschwörungstheorien gibt, halt einfach nur andere Theorien. Also es gibt ja ganz viele Leute, die einfach sagen, ja, das kann aber so sein oder auch so sein. Und ich denke mal, da werden wir also ein gesundes Mittel finden. Ja, das denke ich auch. Also mit Verschwörung mag ich auch an der Stelle gar nicht arbeiten. Klar werden wir unsere eigenen Gedanken dazu äußern, wie wir so einen Fall bewerten und beurteilen. Das ist ja selbstverständlich. Und nur weil du gefragt hast, mit Schauen von Kriminalsachen bin ich nicht vorne mit dabei, aber Hörspiele, so Krimi, immer gerne und ganz gerne auch die Schweden an der Stelle. Ja gut, die Schweden-Krimis sind natürlich auch so ein Genre, sage ich mal, was mir persönlich gefallen hat. Das sind ja auch hier Verblendungen und wie die alle hießen da. Das haben ja auch die Amerikaner, glaube ich, nachgedreht, diese Geschichten. Das war ja so ein Dreiteiler. Ich weiß nicht, gab es das auch als Hörspiel? Die gibt's alle auch als Hörspiel, ja. Jussi Adler Olsen. Ja, genau. Und ja. Klar, genau. Und da sind natürlich auch schon so ein paar kranke Sachen bei. Ja. Aber gut, das sind natürlich alles Drehbücher, aber wir wollen uns da wirklich mit reellen Fällen beschäftigen. Genau das wollte ich sagen. Also was wir machen, sind wirklich Sachen, die tatsächlich passiert sind. Das heißt, das ist hier kein Krimi-Hörspiel oder irgendwas, sondern wir werden das auch, denke ich, entsprechend in den Shownotes immer verlinken, dass man sich die Fakten, die es gibt, zu den jeweiligen Fällen dann anschauen kann. Ja, also jetzt nicht denken, die machen jetzt hier Geisterstunde, Grusel, Grusel. Ich meine, wir haben ja schon im Vorfeld so ein bisschen das Intro mal rausgehauen. Ja, es wird mit Sicherheit auch schon mal mystisch, mysteriös. Also ich habe mir den einen oder anderen Fall angeguckt. Den ersten Fall haben wir auch schon auf dem Plan, den wir demnächst dann mal für euch aufnehmen. Das kann dann auch schon mal mit vielleicht ein bisschen Gänsehaut rüberbringen. Ich meine, wir sind jetzt hier keine Hörspielerzähler. Ich meine, wir werden es halt einfach mit unseren Stimmen so rüberbringen. Wir wollen euch hier auch keinen Gruseln beibringen. Und wenn es gewünscht ist, ja, dann kann man vielleicht ein bisschen Gruselatmosphäre bei der einen oder anderen Stelle vielleicht noch mit Sounds unterlegen. Wir sind da also auf dem besten Wege hin, gute Sounds zu suchen, beziehungsweise der Klaus, der hat sich darum gekümmert, wenn ich mich recht entsinne, ne? Ja, da lässt sich natürlich immer was machen. Nö, aber in erster Linie wirklich Fakten mal auf den Tisch bringen. Und ja, habe mich jetzt im Vorfeld, wie du ja auch, schon informiert und die ein oder andere wirklich gruselige Sache findet man. Und ich glaube, manchmal ist es deswegen noch gruseliger, weil es das echte Leben ist. Letzten Endes, ne? Was ich dann gemacht habe, ich habe mal geschaut. Und zwar in der Kriminalstatistik, die immer aktuell von den jeweiligen Polizeien und auch vom BKA rausgegeben werden. Und ich habe geschaut für das Land Bayern im Jahr 2014 und für das Land Niedersachsen, weil das Ich passt meine, bei da uns beiden ja ganz gut, ne? liegt einfach daran, dass du aus Bayern und ich aus Niedersachsen kommst. Ja, und Genau. was hast du da gefunden? Ja, da habe ich mal nur mal geschaut, nach Kriminaldelikten, die in dem Bereich Mord und Totschlag und Tötung oder auch versuchte Tötung fallen, und habe herausgefunden, dass es in Bayern dieses 2014 gab es 395 richtig. Taten, davon wurden 381 aufgeklärt. Das heißt, es bleiben 14 Fälle unaufgeklärt in 2014. Müssen natürlich dazu sagen, also in der Recherche haben wir mal geguckt, es gibt noch keine aktuelle öffentliche Statistik für 2015. Es gibt aber eine Statistik, da kommen wir gleich drauf zu, von 2000 auch bis 2014. Aber Niedersachsen hat, also du hattest jetzt Bayern, waren das nur Straftaten, weil du hast in Niedersachsen ja speziell aufgeschrieben, gab es 76 Morde, ne? Ja, in Bayern war das in der Statistik zusammengefasst, Mord und Totschlag, Ah, mit okay. diesen 395. Und da sind auch die versuchten Totschläge mit dabei. Und der Bericht aus Niedersachsen, wo ich geschaut habe, der hat es halt nochmal detaillierter aufgestellt und hat gesagt, okay, wir hatten 76 Morde bei 92,11% Aufklärung. Was dann heißt, das sind knapp 6 Fälle, die unaufgeklärt sind, und Totschlag hatten sie 212. So bei 96 Ach so, okay. Das so heißt also, roundabout Aufklärung. Das sind dann nochmal 8 Fälle. Ja, macht in Summe auch 14. Also Bayern und Niedersachsen sind sich offensichtlich auch da näher, als man denkt. aber zumindest in der Zahl gegenüber habt ihr ja in Bayern knapp 100 Mord- und Totschläge mehr als in Niedersachsen 2014 gehabt. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Ja. Also wenn ihr 395 hattet und Niedersachsen, wenn ihr die Totschläge und die Morde zusammenzählt, sind es auch knapp 200. Es sind ja knapp 300. Jo, habt ein paar Spitzbuben mehr bei euch. Ja, ich habe die Zahl jetzt da. Ich hatte noch geschaut in Berlin. Und die sind, ja, so traurig das ist, da sind die ganz weit vorne. Also da ist definitiv noch mehr los. Ja gut, wir werden euch auch nochmal das Portal der Polizei verlinken. Das hast du nochmal rausgesucht. Da kann man sich auch ein bisschen Informationen zu raussuchen. Dann gibt es einen sehr schönen Wikipedia-Artikel Ungeklärte Kriminalfälle. Ich weiß gar nicht, ist der auf Deutschland bezogen oder ist der... nee, das sind also, glaube ich, weltweit, so wie das aussieht. Ja, Ja, da genau. steht... Das ist weltweit, und das ist vor allem auch historisch teilweise, weil Mord verjährt nicht. Das wissen wir alle. Ja. Und das heißt, wir werden auch durchaus, denke ich, den ein oder anderen Fall hier mal abhandeln, der so mehr aus der Geschichte dann ist. Und da freue ich mich auch drauf, weil das ist gerade mal eigentlich noch spannender, ne? Da müssen wir natürlich mal gucken, dass wir nicht irgendwas nehmen, was schon andere Kollegen hatten. Also ich sehe zum Beispiel gerade bei diesen ungeklärten Kriminalfällen wohl einer der bekanntesten Mörder weltweit, Jack the Ripper. Ja gut, der ist abgefrühstückt. Ich glaube nicht, dass wir da großartig... Aber es gibt aber auch solche Leute, es gibt aber auch solche Fälle wie Jack the Stripper. Also, okay. Ja, dann gibt es noch einen Wikipedia-Link, das sind dann Mordopfer ungeklärte Kriminalfälle. Gut, da kommen natürlich solche Sachen dann, also die überschneiden sich dann natürlich. Und also wir werden uns, also wir haben jetzt gerade mal Statistiken von Deutschland aufgestellt. Wir werden uns natürlich nicht nur in Deutschland aufhalten. Ich denke mal, ich hätte jetzt bald gesagt, weil es spannender ist oder interessanter ist, wir werden uns wahrscheinlich viel über einen großen Teich bewegen, weil da ist das dann doch alles immer noch ein bisschen spektakulärer. Wobei ich mich jetzt mit den deutschen Fällen noch nicht so befasst habe und ich weiß auch gar nicht, ob die stellenweise so groß an die Glocke gehängt worden sind. Ja, das werden wir dann im Laufe der Zeit wahrscheinlich dann rausfinden, wir zwei, ne? Also wir werden uns ja auch nicht nur auf Recherche im Internet beschränken, sondern durchaus auch, ja, also für mich zumindest ist der ein oder andere Besuch hier in der Stadtbibliothek steht dann mal an. Ja, also ich habe weil, auch. Ja, ja. Weil googeln kann jeder und ein bisschen mehr, denke ich, wollen wir schon, gell? Ja, wenn wir dazu was finden in der Stadtbibliothek, dann kommt man zumindest auch mal wieder raus. Ja. ja. Ja, wie gesagt, es gibt noch Links bei uns in den Shownotes, Mordstatistik Deutschland von 2000 bis 2014 und passend natürlich auch dazu die Aufklärungsquote. Wie gesagt, 2015 haben wir noch nichts gefunden. Ja, ich habe das jetzt zwar noch nicht mit dir abgesprochen, aber wenn ihr Interesse oder Spaß an diesem Podcast habt, ob das mit Spaß zu tun hat, das müsst ihr selber entscheiden. Aber wenn ihr einfach mal sagt, Mensch, wir haben einen interessanten Fall für euch hier, der ist wirklich so skurril oder so, schreibt uns doch einfach eine E-Mail. Die kannst du dann mal in die Shownotes packen, die E-Mail, oder über das Kontaktformular. Ich habe es jetzt im Kopf, faceofdeathpod@gmail.com. Dann können wir uns das mal angucken und werden das dann vielleicht auch in einer der nächsten Folgen mal mit reinnehmen, weil man kennt uns natürlich von diversen anderen Podcast-Projekten, überwiegend natürlich von Lava-Podcasts. Gut, ich mache noch Geocaching und ein bisschen Retro. Aber das soll hier mal eine richtige Aufgabe für uns werden. Wir wollen das mal ein bisschen ernsthaft betreiben und ja, wir werden das immer nicht ganz so spaßig machen, wie man uns vielleicht kennt, ne? Ja, ich denke, das gibt das Thema nicht her, aber das ist ja auch mal gut so. Ich meine... Lachen werden wir trotzdem, weil das lässt sich nicht vermeiden. Es gibt ja mit Sicherheit die ein oder andere Anekdote, wo man dann mal schmunzelt oder drüber lachen muss, das ist klar. Ja. Gut, auf Twitter kann man uns auch erreichen, wenn man mag. Das ist dann @faceoff, das F großgeschrieben, _ und dann death. Das genau. D ist groß, gell? Das ist, glaube ich, völlig egal. Wichtig ist halt Face-Off _ Death. Das zusammengeschriebene gab es leider nicht mehr. Das hat uns schon mehr weggenommen. Ja, siehst du? So ist das immer. Also wer sich jetzt auch fragt, wo der Name herkommt, Face of Death, also wir haben letztens ein Podcast-Projekt über Werbung und alte Filme unterhalten und da ist dann auch irgendwann mal so der Name Gesichter des Todes gefallen, also Faces of Death und ja, deswegen ist dieses Face of Death irgendwie so entstanden, zumindest in meinem Kopf und Klaus hat gesagt, jo, das ist gut. Aber das ist wirklich gruselig. Ja. Gut. Dann haben wir uns noch überlegt, dass wir gerne natürlich auch die Zuhörer einbeziehen wollen und haben uns dazu ausgedacht, dass wir in den Folgen ein kleines Krimi-Rätsel stellen werden, immer zum Schluss. Ja, das kann zum Beispiel aussehen wie: In einem Raum hängt ein Mann tot an einem Seil. Er hat sich erhängt, doch die Polizei konnte sich einfach nicht erklären, wie der Mann das alleine geschafft haben soll, denn der Raum war völlig leer. Nur auf dem Boden fanden die Polizisten eine große Wasserpfütze. Jetzt ist die Frage an die Hörer, was ist passiert? Das wäre jetzt so ein Beispiel für so eine Hörerfrage und Klaus kann euch ja mal erzählen, wie denn die Auflösung wäre. Ja, in dem Fall, das ist glaube ich auch eins der bekannteren Krimi-Rätsel, die es so auch im Netz gibt. In dem Fall ist es so gewesen, dass der Mann auf einem Eisblock gestanden hat, hat sich also die Schlinge um den Hals geworfen und musste dann quasi nur warten, bis der Eisblock schmilzt und der Rest ergab sich dann so gesehen von alleine. Ja, also so in dem Stil werden wir Fragen stellen und hoffen auf diverse interessante und gut durchdachte und ausgeknobelte Antworten an der Stelle dann. Ja, dann können wir an dieser Stelle sagen, die Nullnummer ist mal gelaufen. Ihr wisst, was ihr von uns zu erwarten habt. Jetzt könnt ihr für euch selber entscheiden, ob euch das anhört oder wir reden so alleine für uns vor uns her. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, macht's gut und passt auf euch auf. Jawohl, ein Servus aus dem Süden. Ciao. Case closed.